Dokumentation. Das Spektrum an eigenen Frequenzen. Der Mensch lebt und hat etwas davon, dass dem so ist. Er erfährt sein Dasein mit Freude. Dabei macht er so manches über sich aus, was ihm somit nun bekannt ist. Zusätzlich zu jenen Dingen, die ihm dadurch klar geworden sind, dass er gewahrt hat, wer er ist, gibt es auch so manches, was er nicht zugeordnet hat. Da lässt er notgedrungen außer Acht, was es damit auf sich hat. Damit überlässt er es jenem ihm unbewussten Anteil seines Bewusstseins, eine Regulation dafür zu finden, die ihm ein Zurechtkommen ermöglicht. Der sichere Hafen des Menschen wird darum ein aktiver Geist sein, welcher solche Dinge zu meistern vermag. Ihm sind die bewussten, aber auch die unbewussten Anteile eines Menschen enthalten. Der Umstand, dass wir uns dessen nicht immer bewusst sein würden, was da bei uns an Regulierungen vorgekommen ist, sollte deutlich machen, dass ein Mensch Steuerkreise an sich trägt, die kaum von uns gewahrt werden, die aber dennoch existent sind. Sie sollen sicherlich auch unsere Gesundheit schützen, was sie ausreichend tun. Davon können und sollen wir ausgehen. Wir glauben an die Annehmbarkeit von positiven Gedanken. Erhalten bleibt das Gegebene, vorausgesetzt, wir haben es nicht unmöglich gemacht, dass es fortbesteht. Da beachten wir unseren Anteil daran, welchen wir verkörpert haben, und setzen ihn einmal ins rechte Verhältnis zu allem anderen. Welche wundersamen Ereignisse da doch zuhauf in unserem Leben schon geschehen sind. Wer hat sie geschaffen? Ja, nach welchem Vorbild sind solche Dinge entstanden? Stellen wir uns die Eigenschaften des universellen Menschen einmal vor, dann wollen wir uns auch mit ihm gleichsetzen. Die Kraft zur Erhaltung des Lebens soll aus etwas Lebendigem herrühren. Da soll alles wahr sein, was dafür gegeben ist. Wir gehen in uns und erfreuen uns daran, wer wir sind. Da ist uns etwas zu eigen, was wir gut gebrauchen können. Manche guten Eigenschaften kommen bei uns zum Vorschein. Die Sachverhalte unserer Existenz werden im Leben durch das Leben bestätigt. Damit soll ein möglicher Progress zu erwirken sein, auf das unser Dasein eine gewisse Stabilität aufzeigen wird. Fassen wir doch das Leben einfach auf. Nehmen wir unsere Geschichte wahr. Achten wir auf die bei uns entstandenen Bilder. Es sollte unser inniger Wunsch sein, sie zu erschauen. Lassen wir zu, dass uns etwas von so hohem Wert zukommen wird. Damit ist freimütig etwas geschehen, was von sich aus wahr sein wird.